SPD und CDU. Das war schon für uns genug. /68 FF Radikale Minderheit, wir sind eine kleine Alternativen. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll succeed at last. Das Auseinanderbrechen der APO, der außerparlamentarischen Opposition, kennzeichnete Anfang der 70er Jahre nicht nur das Ende der Bewegung, sondern auch einen Neubeginn. Nicht nur die Spaltung in rivalisierende kommunistische Splittergruppen, nicht nur der Rückzug ins Private und die Radikalisierung einer Minderheit waren die Folge. Aus dem Protestpotenzial der 68er entwickelten sich auch verschiedene alternative Bewegungen. Gemeinsames Kennzeichen der zunächst vereinzelten Initiativen ist es, dass sie die gesamtgesellschaftlichen Zielvorstellungen der APO auf jeweils einen Problembereich reduzieren und sich auf Teilziele konzentrieren. Nicht mehr die Gesellschaft als Ganzes soll verändert werden, sondern konkrete Einzelprojekte stehen im Mittelpunkt. Nicht mehr abstrakte Theorien liefern die Grundlage fürs Handeln, sondern die eigene konkrete Betroffenheit. Try and try, try and try. You'll succeed at last. Die Entstehung der Bewegungen vollzieht sich unterschiedlich. Während die Frauenbewegung aus der anti-autoritären Revolte und dem Widerspruch zu dem Macho-Gebaren der SDS-Funktionäre hervorgeht, hat die Friedensbewegung in den Ostermärschen eine längere Tradition. Sie erstarkt in den 70er Jahren am Widerstand gegen politische Entscheidungen. Die Ökologiebewegung schließlich formiert sich aus einzelnen Bürgerinitiativen gegen umweltzerstörerische Projekte und bildet das Sammelbecken vor allem der Proteste gegen die Atomkraft. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Ein Herr der Industrie nimmt zuerst das Wort, der Profit hier wird uns zu klein. Wir brauchen ein zweites Ruhrgebiet und das bauen wir am Oberrhein. Als erste Initiative in der Bundesrepublik formierte sich 1971 das Oberrheinische Aktionskomitee gegen Umweltgefährdung durch Kernkraftwerke. Durch einen Zufall waren Pläne zur Errichtung eines Atomkraftwerks in Breisach am Kaiserstuhl bekannt geworden. Parallel dazu entstand eine zweite Bürgerinitiative, in der sich die von diesem Kraftwerksprojekt betroffenen Winzer zusammenschlossen. Man sammelte Unterschriften gegen den Bau, veranstaltete eine Traktordemonstration und nach über 400 Einzelwidersprüchen gegen das Projekt kam es 1972 zu einem turbulenten Erörterungstermin, in dessen Verlauf der Vertreter des Wirtschaftsministeriums niedergeschrien wurde. Die baden-württembergische Landesregierung entschied sich daraufhin für das 20 Kilometer entfernte Wiehl als Standort. Und dort formierte sich der erste manifeste Widerstand gegen eine Atomenergieanlage. Die Betroffenen waren nicht mehr bereit, politische und wirtschaftliche Entscheidungen über ihre eigene Umwelt kritiklos hinzunehmen. Im Februar 1975 besetzten mehrere hundert Menschen nach einer Pressekonferenz von 30 Bürgerinitiativen das Gelände in Wiehl und stoppten die Bauarbeiten. Zwei Tage später wurde der Platz von 650 Polizisten gegen den gewaltlosen Widerstand der Besetzer geräumt. Beim Frühstück sitzen drei Kapitalisten und ein Ministerpräsident, ein Atomspezialist und ein hoher Polizist und ein Typ vom DGB, der pennt. Die paar Herren hätten gern das Volk am Zügel stumm und als Stimmvieh. Sie verwandeln Energie in Profit, aber wir verwandeln unseren Hass in Energie. Das KKW wird nicht gebaut. Die Ereignisse in Wiel hatten auch für andere AKW-Standorte Signalwirkung. In Kaiseraugst bei Basel besetzten badische, elsässische und Schweizer Atomkraftgegner das Baugelände. Rund 10.000 Menschen aus der Bundesrepublik und Holland demonstrierten gegen den Bau des schnellen Brüters in Kalka. Der Anti-AKW-Protest weitete sich an geplanten Objekten in Brockdorf, Gorleben, Grunde und Kalka im Laufe der Jahre 1976 und 77 zu einer Massenbewegung aus. Demonstrationen mit 30.000 Teilnehmern waren keine Seltenheit mehr. Mit eigens gecharterten Autobussen reisten Atomkraftgegner aus der ganzen Bundesrepublik an. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Bei dem Versuch, das Baugelände in Brockdorf zu besetzen, kam es 1976 zu einer bürgerkriegsähnlichen Schlacht mit der Polizei. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat man versucht, eine sehr erfolgreiche Bewegung, das war damals die Anti-AKW-Bewegung, zu kriminalisieren, um ihr den Hals zu brechen. Das lief unter anderem so, dass man versuchte, das neue Schlagwort, nachdem der Kampfbegriff Kommunist irgendwie so ein bisschen abgelutscht war und nicht mehr so wirkte, erfand man die Kategorie Terrorist und wandte die auf alle an, die also irgendwo mit Klebern rumliefen. Ich erinnere mich damals, ich hatte damals einen kleinen gelben Käfer. Ich habe heute kein Auto mehr, damals hatte ich noch einen, der war vollgeklebt mit Anti-AKW-Symbolen. Und ich wusste, bei jeder längeren Autobahnfahrt zu irgendwelchen Aktionen oder Treffen würde ich irgendwann mal angehalten werden mit 2 bis 4 Polizisten mit Maschinenpistolen im Anschlag. Das war mein Alltag und der Alltag von vielen Menschen damals. Das heißt, es war der Versuch, eine ganze Szene an den Rand zu drängen. Hunderttausende von Menschen, die halt auf die Straße gegangen waren, weil man diese Atomenergie durchsetzen wollte. So die grüne Jutta Dittfurt. An der Frage des weiteren Vorgehens wurden dann auch Differenzen innerhalb der Bewegung deutlich. Einzelne Gruppen, meist aus dem Lager der Autonomen, plädierten für gewaltsame Angriffe gegen die Anlagen und die Polizei, während der Großteil für gewaltfreie Widerstandsformen eintrat. Zur Durchsetzung ihrer Interessen und im Bewusstsein ihrer politischen Stärke drängte ein Teil der Ökologiebewegung in die Parlamente. Bunte Listen, grüne Listen, Grünalternative verstanden sich als parlamentarischer Arm einer außerparlamentarischen Bewegung. Doch bereits am Anfang regte sich Protest auch gegen diesen Weg. Viele, die sich bewusst in Bürgerinitiativen gegen die Stellvertreterdemokratie zusammengeschlossen hatten, setzten weiterhin auf rein außerparlamentarische Aktionen. Sie befürchteten, durch Mitarbeit in den Institutionen korrumpiert zu werden. Die Gewerkschaften und Parteien versuchten, das Thema Ökologie ab 1976 zu besetzen. So bemühte sich die SPD mit Helmut Schmidt und Erhard Eppler, gleichzeitig für und gegen Kernenergie einzutreten, um damit verloren gegangenes Terrain zurückzugewinnen. Die Gewerkschaften bezogen auf gemeinsam mit den Arbeitgebern veranstalteten Großkundgebungen Stellung gegen Bürgerinitiativen und die Ökologiebewegung mit dem Slogan für Kohle und Kernkraft und mit dem Argument, Arbeitsplätze zu sichern. Erst allmählich durch die Erfolge der Grünen bei Wahlen und den zunehmenden Protest der Bevölkerung verunsichert, wurden auch sie vorsichtiger. Der Reaktorunfall von Tschernobyl im April 1986 zeigte schließlich die immense Gefahr dieser Art der Energiegewinnung und demonstrierte die Unwissenheit und Hilflosigkeit der Politiker. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live. Die Friedensmarschierer, die schon zu Beginn der 60er Jahre auf den Ostermärschen gegen die atomare Rüstung demonstriert hatten, erhielten während der Jahre des studentischen Protests stärkeren Zulauf. Angesichts steigender Rüstungsausgaben und drohender atomarer Aufrüstung bildeten sich in der ganzen Republik Friedensinitiativen. Helmut Schmidt trat für weitere Steigerungen der Rüstungsausgaben und die Stärkung der NATO ein. Die Konformität der bundesdeutschen Politik mit der US- und NATO-Strategie nahm zu. Trotz der Unterzeichnung des Vertragswerks Sol II durch die Supermächte USA und Sowjetunion im Jahr 1979 setzten beide weiterhin auf Aufrüstung. Die NATO sollte statt der bislang rein taktischen nun auch strategische Nuklearwaffen erhalten. Das hieß, ein Ersteinsatz war nicht mehr ausgeschlossen. Wenn Canale Grande U-Boote vor Anker gehen und auf dem Petersplatz in Rom Raketenabschussrampen stehen, überm Basar von Ankara ein Bombenteppich schwebt und aus den Hügeln des Olymps sich eine Pershing 2 erhebt, dann ist alles längst zu spät. Dann ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Vor dem alten Kölner Dom steigt ein Atomfisch in die Luft und der Himmel ist erfüllt von Neutronenwaffelduft. Wenn in Paris der Eiffelturm zum letzten Gruß sich westwärts neigt und in der Nähe von Big Ben Friedensdemos, Friedenswochen, Friedenscamps sind die Antworten der Friedensbewegung, die nun auch Teile der Kirchen, der Gewerkschaften und der Parteien einschließt. Das Motto heißt: Frieden schaffen ohne Waffen. Initiativen für atomwaffenfreie Zonen entstehen und die Demonstrationsformen orientieren sich in erster Linie an denen des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi und des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King. Petra Kelly sagte damals bei einer Protestveranstaltung: Unsere Regierungen im NATO-Bündnis sind es, die das Gesetz der Moral und völkerrechtliche Bindungen ständig brechen. Es sind die fünf Atommächte sowie unsere Regierung, die bereit sind, ABC-Waffen weiterhin zu stationieren, die sich illegal und unkontrolliert verhalten. Mit ihren Gesetzen schützen sie die Bombe, nicht uns. Ohne den Deckmantel dieser Legalität könnte dieser Wahnsinn nicht so betrieben werden. Und deswegen halten wir unseren zivilen Ungehorsam in der Tradition von Martin Luther King für legitimiert, da die Erhaltung des Friedens und der Schutz der Grundrechte wie Leben und Frieden und Gesundheit einen höheren Wert für uns darstellen als irgendeine Einhaltung der Straßenverkehrsordnung, gegen die wir verstoßen und weswegen wir auch Strafen in Kauf nehmen. Nach dem März 1983, der sogenannten Wende in Bonn, als Helmut Kohl und die CDU-CSU an die Regierung kamen, änderte die SPD ihre Haltung. Als Oppositionspartei stimmte sie nun gegen den Nachrüstungsbeschluss, den sie 4 Jahre zuvor selbst gefasst hatte. Willy Brandt bei einer Friedenskundgebung in Mutlangen. Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Freundinnen und Freunde, als einer der weit über Millionen Menschen, die heute hier und anderswo zusammenstehen, will ich über sonst Trennendes hinweg bekunden. Wir brauchen in Deutschland und in Europa, solange es steht, nicht mehr Mittel der Massenvernichtung, sondern weniger. Und deshalb sagen wir Nein zu immer mehr Atomraketen. Und ja, sagen wir zu der Forderung, dass der Frieden endlich organisiert werde. Willy Brandt meint, wir brauchen nicht mehr, aber weniger Massenvernichtungsmittel. Ich meine, wir brauchen keine. Und Willy Brandt meint, dass die Blöcke überwunden werden müssen. Da es sie gibt, gehören wir in das westliche Bündnis. Aber NATO wurde zuerst gegründet und wir müssen Schritte aus diesem NATO-Bündnis wagen. Ein Nein zu den Waffen und ein Ja zur NATO ist absurd. Im November 1983 sollten die ersten Pershing 2 und Cruise Missiles in der Bundesrepublik stationiert werden. Etwa 4000 Friedensinitiativen beteiligten sich an den Vorbereitungen für die Protestaktionen. Man rechnete mit einer Beteiligung von 3 Millionen Menschen. Die Veranstaltungen reichten von Schweigeminuten in Schulen bis zu Blockaden von Militärdepots. Von symbolischem Massensterben auf den Straßen bis zu Friedensketten. Am 22. Oktober zum Beispiel bildeten mehrere hunderttausend Menschen eine solche Kette von Stuttgart bis Neu-Ulm. Die Hoffnungen, mit solchen Massenaktionen etwas zu bewirken, waren sehr groß. Entsprechend groß war dann auch die Enttäuschung, als nach einem gewaltfreien, eine Zeitung schrieb, wohltemperierten Herbst, die Raketen doch stationiert wurden. Tomaten gegen die SDS-Chefdenker, Weiberräte und die Einrichtung antiautoritärer Kinderläden. Das waren die frühesten Aktionen der zu Selbstbewusstsein erwachenden Frauen. Sie als erste schlossen sich zu Gruppen zusammen, um gemeinsam ihre Interessen durchzusetzen. Doch blieben sie zunächst eher auf der Linie des männerbeherrschten SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Hilde Wackerhagen, Mitbegründerin des Frankfurter Weiberrates. Der Ausweis war, wir mussten sozialistisch sein, also musste es mit dem revolutionären Subjekt zu tun haben, das ist der Proletarier, in unserem Spezialfall die Proletarierin. Die waren wir aber nicht. Also mussten wir uns theoretisch über die Befreiung der Arbeiterin mit der befassen. War aber gar nicht unser Interesse. Haben wir aber gemacht. Und so ging das dauernd. Es war sehr schizophren. Frauen erkannten früher als ihre Genossen aus der Studentenbewegung, dass sie sich auch mit sich selber auseinandersetzen mussten. Anstatt weiterhin Stellvertreterkämpfe zu führen, schlossen sie sich zu Selbsterfahrungsgruppen zusammen. Das führte zu heftigen Angriffen von Seiten der weiterhin sozialistisch orientierten Frauen und Männern aus dem SDS. Sie warfen ihnen unpolitisches Verhalten vor. Der Vorwurf war immer, wenn ihr das macht, dann befreit ihr auch die Unternehmergattin und die Frau des Chirurgen. Das ist ja Konterrevolution. Das war ja Klassenverrat. Und Klassenverrat, wenn der kann sich gleich beerdigen lassen als Linker. Das war das große Problem. Im April 1971 gingen in Paris rund 350 Frauen auf die Straße und erklärten öffentlich, wir haben abgetrieben und fordern das Recht auf freie Abtreibung für jede Frau. Die deutsche Feministin und Journalistin Alice Schwarzer, damals Korrespondentin in Paris, importierte die französische Abtreibungsbewegung in die Bundesrepublik. Auch hier war die Abtreibung gesetzlich verboten und Frauen, die abgetrieben hatten, konnten nach § 218 Strafgesetzbuch bis zu 10 Jahre Gefängnis bekommen. Viele ungewollt Schwangere suchten deshalb Hilfe im Ausland, in Holland oder in England zum Beispiel. Anderen blieb nur die teure Adresse eines illegal abtreibenden Arztes oder der gefährliche Weg zum Kurpfuscher. 1971 ließen in der Bundesrepublik auf diese Arten eine halbe bis eine Million Frauen abtreiben. Kein Wunder also, dass Alice Schwarzer viele mobilisieren konnte. Wir sollen dienen als Gebärmaschinen, aber wir wollen das nicht mehr. Ob Lohn, ob Beischlaf, wir sollen unten liegen, passiv in alles uns fügen. Mit dem Slogan »Mein Bauch gehört mir« begann der Kampf gegen die Männer, die als Verursacher, als Ärzte, Richter, Politiker oder Seelsorger das Leben der ungewollt Schwangeren bestimmten. Schnell waren ebenfalls fast 400 Frauen gefunden, die den Mut aufbrachten, sich öffentlich der Schwangerschaftsunterbrechung zu bezichtigen und die ersatzlose Streichung des verhassten Paragraphen 218 zu fordern. Vom Titelblatt des Magazins Stern prangten am 6. Juni 1971 an allen Kiosken der Bundesrepublik Fotos bekannter und unbekannter Bürgerinnen, die Abtreibung nicht länger als privates, sondern als politisches Problem betrachteten. Frauen, zerreißt eure Ketten, Schluss mit Objektsein in Betten, Frauen gemeinsam. Im November 1971 gingen in nahezu allen westlichen Ländern Frauen auf die Straße und demonstrierten für das Recht auf Abtreibung und für die Selbstbestimmung der Frau. In der Bundesrepublik wurde der erste Bundesfrauenkongress einberufen. Im März 1972 trafen sich 450 Frauen aus 40 Gruppen, um zwei Tage lang über hochpolitische Fragen zu diskutieren. Danach forderten beispielsweise die Frauen aus der Arbeitsgruppe Familie Teilzeitarbeit für Männer und Frauen, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, Aufhebung der Rollenteilung in der Familie, ein Babyjahr für Väter und Mütter und kostenlose Ganztagskindergärten. Sie wollten außerdem die Isolation der Kleinfamilie aufheben. Das war das absolute, mein absolutes Lebenshighlight, das kann man nicht hoch genug und euphorisch genug sagen. Weil das Wichtigste an diesem Kongress war nicht so sehr, was dort besprochen wurde, sondern dass zum ersten Mal nur Frauen, das hat es wirklich noch nicht gegeben, und zwar hunderte von Frauen zusammenkamen und nur Frauen haben es organisiert. Und wir hatten das alle noch nie gemacht. Das war irrsinnig aufregend und entsprechend war sozusagen die Stimmung. Die Stimmung war ein ungeheures Erlebnis, dass es so viele gibt aus so vielen Städten, dass man überhaupt nicht allein ist und dass man ohne jede Redeordnung mit 200 Frauen wirklich diskutiert hat. Habe ich noch nie mehr danach in dieser Frische wirklich erlebt. Das war einfach toll. Dass der Redestil wirklich anders war, dass zugehört wurde, dass sehr viel Privates erzählt worden ist. Wir hatten auch diese ganze Tagespunkthuberei nicht mehr. Das hat eine solche Kraft und ein solches Erlebnis von, kann es nur kitschig sagen, von wirklich Solidarität und Stärke ergeben. Das kann man vielleicht nur mit Woodstock oder mit sowas vergleichen. Das muss bizarr klingen, wenn ich da zum Beispiel hymnisch von diesem ersten Kongress rede, muss man doch denken, Gott, die Oma, ja, war alles mal sehr schön. Im April 1974 verabschiedete die Regierung schließlich die sogenannte Fristenlösung. Danach konnte in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten legal abgetrieben werden. Doch bereits wenig später mussten die engagierten Frauen mit ansehen, wie die von ihnen erkämpfte Reform vom Bundesgerichtshof auf eine erweiterte Indikationslösung zurückgestutzt wurde. Und solche medizinische, ethische oder soziale Indikationen für einen Schwangerschaftsabbruch hatten nach wie vor die Ärzte zu entscheiden. Kommentar von Alice Schwarzer. Die wahre Funktion des Paragraphen, nämlich Einschüchterung und Entmündigung von Frauen, blieb erhalten. Die im Kampf gegen den Paragraphen 218 geeinte Bewegung begann sich in viele einzelne Gruppen mit unterschiedlichen Zielen aufzulösen. Durch ihre Arbeit entstand eine vielfältige feministische Gegenkultur. Frauenbuchverlage, Frauenbands wurden gegründet, Frauenkneipen, Frauenzentren mit Gesprächs- und Selbsterfahrungsgruppen eröffnet, Frauenferienlager eingerichtet und die erste Frauensommeruni initiiert. Mm-hmm. you've got to get your share. Got your mind set on a dream. You can get it, no harder they seem now. You can get it if you really want. Als gemeinsames Thema blieb die Gewalt gegen Frauen. Im März 1976 wurde auf dem Brüsseler Frauentribunal diese allgegenwärtige Gewalt verurteilt. Gewalt gegen Frauen auf der Straße, in der Ehe, in der Gynäkologie, in der Psychiatrie, im Beruf, in den Medien. Vor allem die Misshandlung von Frauen in der Ehe wurde als extreme Form und als Ausdruck strukturell gesellschaftlicher Unterdrückung verstanden. Um den betroffenen Frauen zu helfen, wurden Frauenhausinitiativen ins Leben gerufen, in denen Frau um Unterkünfte für geschlagene Frauen kämpfte. Das erste sogenannte Frauenhaus öffnete im November 1976 in Berlin. Fast 200 Frauen suchten in den ersten 3 Monaten dort Zuflucht. Manche blieben nur eine Nacht, andere Wochen und Monate. Kurze Zeit später gab es solche Häuser auch in Köln und Bremen. Heute findet man sie in allen Großstädten. When I'm walking down the street and every guy I meet says, lady, ain't you sweet? I could scream. Well, I know these guys are sick. Just keep thinking of their prick. It ain't sweet, I feel, I just feel good in me. They whistle for me like a dog and make noises like a hog. God knows they must have problems, I agree. But their problems I can't solve, 'cause my sanity's involved and I'm tired of fuckers. In einer kritischen Analyse der Frauenbewegung schreibt die Filmemacherin Helke Sander, die 1968 als erste öffentlich die Führungsfiguren im SDS attackiert hatte. Es gibt bisher keine feministischen Analysen zur Stationierung der Mittelstreckenraketen in Europa, zum Putsch des CIA in Chile oder zum Einmarsch der Russen in Afghanistan. Während wir neu feministisch den Mond anheulen, ist er vielleicht schon eine Basis für die nächsten Killersatelliten. Während wir Vergissmeinnichtpflanzen in Mutter Erde liegen vielleicht einige Meter tiefer schon die neuesten nuklearen Modelle. Teile der Frauenbewegung haben sich deshalb in die Anti-AKW- oder die Friedensbewegung integriert. Teilweise wurden die Forderungen der Frauen auch von den etablierten Parteien übernommen. In jeder Stadt, in jeder Regierung gibt es mittlerweile eine Frauenbeauftragte. Frauenforschung wird heute an jeder Universität betrieben. Es wurden sogar eigene Lehrstühle dafür eingerichtet. Eine einheitliche Frauenbewegung gibt es jedoch nicht mehr. Früher war es so, da sagte man, ich bin der Frauenbewegung. Dann hieß es, es war also ganz verpönt. Frauenbewegung war ganz furchtbar. Dann wurde es salonfähig. Dann waren alle in der Frauenbewegung angeblich, aber keine Radikalfeministin wie Alice Schwarzer. Das war das schwarze Schaf, so nicht. Inzwischen ist es so, also Feminismus war das schlimmere Wort. Inzwischen ist es so, dass Feminismus das tolle Wort ist. Süßmut, alle CDU-Leute sagen von sich Frauen, dass sie Feministinnen sind. Kein Mensch war dabei, das kommt über sie, ich weiß nicht wie. Und das ist absolut en vogue und da tust du dir nichts, wenn du das machst. Gilt auch als schick, ist einfach auf dem Stand der Zeit, kann man sagen. Also eine Frau, die was auf sie hält und ein bisschen was machen will, karrieremäßig, ist natürlich Feministin, irgendwo natürlich nicht so radikal und irgendwie so. Insofern sagt der Begriff meiner Meinung nach gar nichts.